faust der tragödie erster teil von johann wolfgang von goethe auerbachs keller in leipzig diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz zeche lustiger gesellen will keiner trinken keiner lachen ich will euch lehren gesichter machen ihr seyd ja heut wie nasses stroh und brennt sonst immer lichterloh brander das liegt an dir du bringst ja nichts herbey nicht eine dummheit keine sauerey gießt ihm ein glas wein über den kopf da hast du beides brander doppelt schwein ihr wollt es ja man soll es sein zur Tür hinaus wer sich entzweit mit offner brust singt runda sauft und schreit auf holla ho altmayer weh mir ich bin verloren baumwolle her der kerl sprengt mir die ohren wenn das gewölbe widerschallt fühlt man erst recht des basses grundgewalt so recht hinaus mit dem der etwas übel nimmt ah tara lara da altmayer ah tara lara da die kehlen sind gestimmt singt das liebe heilge römsche reich wie hält's nur noch zusammen brander ein garstig lied pfui ein politisch lied ein leidig lied dankt gott mit jedem morgen daß ihr nicht braucht fürs römsche reich zu sorgen ich halt es wenigstens für reichlichen gewinn daß ich nicht kaiser oder kanzler bin doch muß auch uns ein oberhaupt nicht fehlen wir wollen einen papst erwählen ihr wißt welch eine qualität den ausschlag gibt den mann erhöht singt schwing dich auf frau nachtigall grüß mir mein liebchen 10.000 mal dem liebchen keinen gruß ich will davon nichts hören dem liebchen gruß und kuß du wirst mir's nicht verwehren singt riegel auf in stiller nacht riegel auf der liebste wacht riegel zu des morgens früh ja singe singe nur und lob und rühme sie ich will zu meiner zeit schon lachen sie hat mich angeführt dir wird sie's auch so machen zum liebsten sei ein kobold ihr beschert der mag mit ihr auf einem kreuzweg schäkern ein alter bock wenn er vom bocksberg kehrt mag im galopp noch gute nacht ihr meckern ein braver kerl von echtem fleisch und blut ist für die dirne viel zu gut ich will von keinem gruße wissen als ihr die fenster eingeschmissen brander auf den tisch schlagend paßt auf gehorchet mir ihr herrn gesteht ich weiß zu leben verliebte leute sitzen hier und diesen muß nach standsgebühr zur guten nacht ich was zum besten geben gebt acht ein lied vom neuesten schnitt und singt den rundreim kräftig mit singt es war eine ratt im kellernest lebte nur von fett und butter hatte sich ein ränzlein angemästet als wie der doktor luther die köchin hat ihr gift gestellt da ward's so eng ihr in der welt als hätte sie lieb im leibe chorus jauchzend als hätte sie lieb im leibe. Brander. Sie fuhr herum, sie fuhr heraus und soff aus allen pfützen, zernagt, zerkratzt das ganze haus, wollte nichts ihr wüthen nützen. Sie thät gar manchen ängstesprung, bald hatte das arme thier genug, als hätt es lieb im leibe. Chorus. Als hätt es lieb im leibe. Brander. Sie kam vor Angst am hellen Tag der Küche zugelaufen, fiel an den Herd und zuckt und lag und thät erbärmlich schnaufen. Da lachte die Vergifterin noch, ha, sie pfeift auf dem letzten Loch, als hätte sie lieb im Leibe. Chorus. Als hätte sie lieb im Leibe. Siebel. Wie sich die platten Bursche freuen, es ist mir eine rechte Kunst, den armen Ratten Gift zu streuen. Brander. Sie stehen wohl sehr in deiner Gunst? Altmayer. Der Schmerbauch mit der kahlen Platte, das Unglück macht ihn zahm und mild, er sieht in der geschwollnen Ratte sein ganz natürlich Ebenbild. Faust und Mephistopheles. Mephistopheles. Ich muß dich nun vor allen Dingen in lustige Gesellschaft bringen, damit du siehst, wie leicht sich's leben läßt. Dem Volke hier wird jeder Tag ein Fest. Mit wenig Witz und viel Behagen dreht jeder sich im engen Zirkeltanz, wie junge Katzen mit dem Schwanz. Wenn sie nicht über Kopfweh klagen, solang der Wirt nur weiter borgt, sind sie vergnügt und unbesorgt. Brander. Die kommen eben von der Reise, man sieht's an ihrer wunderlichen Weise, sie sind nicht eine Stunde hier. Frosch. Wahrhaftig, du hast recht, mein Leipzig lob ich mir, es ist ein klein Paris und bildet seine Leute. Siebel. Für was siehst du die Fremden an? Frosch. Lass mich nur gehen. Bei einem vollen Glase zieh ich wie einen Kinderzahn den Burschen leicht die Würmer aus der Nase. Sie scheinen mir aus einem edeln Haus, sie sehen stolz und unzufrieden aus. Brander. Marktschreier sind's gewiss, ich wette. Altmayer. Vielleicht. Frosch. Gib acht, ich schraube sie. Mephistopheles. Zu Faust. Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte. Faust. Seid uns gegrüßt, ihr Herrn. Siebel. Viel Dank zum Gegengruß. Leise, Mephistopheles von der Seite ansehend. Was hinkt der Kerl auf einem Fuß? Mephistopheles. Ist es erlaubt, uns auch zu euch zu setzen? Statt eines guten Trunks, den man nicht haben kann, soll die Gesellschaft uns ergötzen. Altmayer. Ihr scheint ein sehr verwöhnter Mann. Frosch. Ihr seid wohl spät von Rippach aufgebrochen. Habt ihr mit Herrn Hans noch erst zu Nacht gespeist? Mephistopheles. Heut sind wir ihn vorbeigereist. Wir haben ihn das letzte Mal gesprochen. Von seinen Vettern wußt er viel zu sagen. Viel Grüße hat er uns an jeden aufgetragen. Er neigt sich gegen Frosch. Altmayer, leise. Da hast du's. der versteht's. Ein pfiffiger Patron. Nun, warte nur, ich krieg ihn schon. Mephistopheles. Wenn ich nicht irrte, hörten wir geübte Stimmen Chorus singen. Gewiß, Gesang muß trefflich hier von dieser Wölbung widerklingen. Seid ihr wohl gar ein Virtuos? Mephistopheles. O nein, die Kraft ist schwach, allein die Lust ist groß. Altmayer. Gebt uns ein Lied. Mephistopheles. Wenn ihr begehrt, die Menge. Nur auch ein nagelneues Stück. Mephistopheles. Wir kommen erst aus Spanien zurück, dem schönen Land des Weins und der Gesänge. Singt. Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Horcht, einen Floh, habt ihr das wohl gefasst? Ein Floh ist mir ein saubrer Gast. Mephistopheles. Singt. Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh, den liebt er gar nicht wenig als wie seinen eignen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider kam heran, da miss dem Junker Kleider und miss ihm Hosen an. Brander. Vergesst nur nicht, dem Schneider einzuschärfen, dass er mir aufs Genauste misst, und daß, so lieb sein Kopf ihm ist, die Hosen keine Falten werfen. Mephistopheles. In Sammet und in Seide war er nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran, und war sogleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herrn. Und Herrn und Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt, die Königin und die Zofe gestochen und genagt, und durften sie nicht knicken und weg sie jucken nicht. Wir knicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. Chorus jauchzend. Wir knicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. Bravo, bravo, das war schön. So soll es jedem Floh ergehen. Brander. Spitzt die Finger und packt sie fein. Altmayer. Es lebe die Freiheit, es lebe der Wein. Mephistopheles. Ich tränke gern ein Glas, die Freiheit hoch zu ehren, wenn eure Weine nur ein bisschen besser wären. Wir mögen das nicht wieder hören. Mephistopheles. Ich fürchte nur, der Wirt beschweret sich, sonst gäb ich diesen werten Gästen aus unserm Keller was zum Besten. Nur immer her, ich nehm's auf mich. Schafft ihr ein gutes Glas, so wollen wir euch loben, nur gebt nicht gar zu kleine Proben, denn wenn ich judizieren soll, verlang ich auch das Maul recht voll. Altmayer, leise. Sie sind vom Rheine, wie ich spüre. Mephistopheles. Schafft einen Bohrer an. Brander. Was soll mit dem geschehen? Ihr habt doch nicht die Fässer vor der Türe? Altmayer. Dahinten hat der Wirt ein Körbchen Werkzeug stehen. Mephistopheles. Nimmt den Bohrer. Zu Nun sagt, was wünschet ihr zu schmecken? Wie meint ihr das? Habt ihr so mancherlei? Mephistopheles. ich stell es einem jeden frey. Altmayer zu Frosch. Aha, du fängst schon an die lippen abzulecken. Frosch. Gut, wenn ich wählen soll, so will ich Rheinwein haben, das Vaterland verleiht die allerbesten Gaben. Mephistopheles. Indem er an dem Platz, wo Frosch sitzt, ein Loch in den Tischrand bohrt. Verschafft ein wenig Wachs, die Pfropfen gleich zu machen. Altmayer. Ach, das sind Taschenspielersachen. Mephistopheles zu Brander. Und ihr? Brander. Ich will Champagnerwein, und recht musierend soll er sein. Mephistopheles. Bohrt, einer hat indessen die Wachspfropfen gemacht und verstopft. Brander. Man kann nicht stets das Fremde meiden, das Gute liegt uns oft so fern. Ein echter deutscher Mann mag keinen Franzen leiden, doch ihre Weine trinkt er gern. Siebel. Indem sich Mephistopheles seinem Platze nähert. Ich muss gestehn, den Sauern mag ich nicht, gebt mir ein Glas vom echten Süßen. Mephistopheles bohrt. Euch soll sogleich Tokaier fließen. Altmayer. Nein, Herren, seht mir ins Gesicht, ich seh es ein, ihr habt uns nur zum Besten. Mephistopheles. Ei, ei, mit solchen edeln Gästen wär es ein bisschen viel gewagt, geschwind, nur grad herausgesagt, mit welchem Weine kann ich dienen? Altmayer. Mit jedem, nur nicht lang gefragt. Nachdem die Löcher alle gebohrt und verstopft sind, Mephistopheles. Mit seltsamen Gebärden. Trauben trägt der Weinstock, Hörner, der Ziegenbock. Der Wein ist saftig, Holz die Reben, der hölzerne Tisch kann Wein auch geben. Ein tiefer Blick in die Natur, hier ist ein Wunder, glaubet nur. Nun zieht die Pfropfen und genießt. Alle. Indem sie die Pfropfen ziehen und jedem der verlangte Wein ins Glas läuft. O schöner Brunnen, der uns fließt! Mephistopheles. Nur hütet euch, dass ihr mir nichts vergießt! Sie trinken wiederholt. Alle singen. Uns ist ganz kannibalisch wohl, als wie 500 Säuen. Mephistopheles. Das Volk ist frei, seht an, wie wohl's ihm geht. Faust. Ich hätte Lust, nun abzufahren. Mephistopheles. Gib nur erst acht, die Bestialität wird sich gar herrlich offenbaren. Siebel. Trinkt unvorsichtig. Der Wein fließt auf die Erde und wird zur Flamme. Helft! Feuer! Helft! Die Hölle brennt! Mephistopheles, die Flamme besprechend. Sei ruhig, freundlich Element! Zu den Gesellen? Für diesmal war es nur ein Tropfen Fegefeuer. Siebel. Was soll das sein? Wacht, ihr bezahlt es teuer. Es scheinet, dass ihr uns nicht kennt. Frosch. Lass er uns das zum zweiten Male bleiben. Altmayer. Ich dächt, wir hießen ihn ganz sachte seitwärts gehen. Siebel. Was, Herr? Er will sich unterstehen und hier sein Hokuspokus treiben? Mephistopheles. still, altes weinfaß! Besenstiel, du willst uns gar noch grob begegnen? Brander. Wart nur, es sollen Schläge regnen! Altmayer zieht einen Pfropf aus dem Tisch, es springt ihm Feuer entgegen. Ich brenn, ich brenne! Zauberei, stoßt zu, der Kerl ist vogelfrei! Sie ziehen die Messer und gehen auf Mephistopheles los. Mephistopheles mit ernsthafter Gebärde. Falsch Gebild und Wort verändern Sinn und Ort, seid hier und dort. Sie stehen erstaunt und sehen einander an. Altmayer. Wo bin ich? Welches schöne Land? Frosch. Weinberge, seh ich recht? Siebel. Und Trauben gleich zur Hand? Brander. Hier unter diesem grünen Laube, seht, welch ein Stock, seht, welche Traube! Er fasst Siebeln bei der Nase, die andern tun es wechselseitig und heben die Messer. Mephistopheles, wie oben. Irrtum, lass los der Augenband und merkt euch, wie der Teufel spaße. Er verschwindet mit Faust, die Gesellen fahren auseinander. Siebel. Was gibt's? Altmayer. Wie? Frosch. War das deine Nase? Brander zu Siebel. Und deine hab ich in der Hand. Altmayer. Es war ein Schlag, der ging durch alle Glieder. Schafft einen Stuhl, ich sinke nieder. Frosch. Nein, sagt mir nur, was ist geschehn? Siebel. Wo ist der Kerl? Wenn ich ihn spüre, er soll mir nicht lebendig gehn. Altmayer. Ich hab ihn selbst hinaus zur Kellertüre auf einem Fasse reiten sehn. Es liegt mir bleischwer in den Füßen, sich nach dem Tische wendend. Mein, sollte wohl der Wein noch fließen? Siebel. Betrug war alles, Lug und Schein. Frosch. Mir deuchte doch, als tränk ich Wein. Brander. Aber wie war es mit den Trauben? Altmayer. Nun sag mir eins, man soll kein Wunder glauben. Ende von Auerbachs Keller in Leipzig.